Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Format hier auf Kawabunga Play. Mein Name ist Captain M und ich habe mir überlegt, einmal die Woche einen Rückblick zu machen, der euch ein wenig updatet bzw. euch Übersicht verschafft über die Dinge, die hier so passiert sind auf unserer Seite, auf unseren Seiten, muss man mittlerweile sagen. Und da macht der Montag den Anfang. Da habe ich nämlich ein Let's Play zu Project Zomboid aufgenommen, welches ich ja schon eingangs mal in einem Indie-Play vorgestellt habe. Da ist jetzt eine Let's Play-Reihe entstanden. Und der zweite Teil, ja, der zeigt mir mal wieder, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Project Zomboid-Spieler bin, aber ich habe Spaß daran und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, die Videos sich dann anzuschauen. Ja, ansonsten habe ich mir auch noch Hotline Miami 2 gekauft und auch gleich losgelegt zu spielen. Und ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr schwer. Also der erste Teil war ja auch nicht schlecht, was den Schwierigkeitsgrad anging. Der war schon sehr fordernd, aber der zweite Teil, der legt da nochmal eine Schippe drauf. Aber alles Weitere darüber, dazu erfahrt ihr dann in unserem nächsten Podcast. Da werde ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Am Dienstag ging es dann auch gleich weiter mit Hotline Miami 2 und ich wurde immer frustrierter. Am Mittwoch dann Vorgespräch mit dem Kollegen 16-Bit-Malo. Wir haben uns unser Skript oder das Skript, was ich für den aktuellen Podcast entworfen habe, angeschaut, haben ja überlegt, was kann man noch machen, was kann weg und so weiter. Und das war am Mittwoch. Unter anderem habe ich da aber auch noch ein Let's Play aufgenommen, welches hier auf dem Kanal bzw. bei YouTube nicht veröffentlicht wird. Und zwar habe ich mir Eternal Winter angeschaut, habe es auch eine gute Dreiviertelstunde gespielt, habe es aber blind gespielt. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Survival-Spiel und es ist in so einer Schneelandschaft angesiedelt und es passiert nicht viel. Und ja, es war in meiner Steam-Bibliothek, ich habe es irgendwie im Bundle gekauft und habe mir gedacht, ja, komm, teste das mal an. Aber ich habe da nicht so wirklich den Zugang zu gefunden und das habe ich im Let's Play dann auch, meiner Meinung nach, immer wieder, war ich nicht müde, immer wieder zu betonen. Und ich glaube, ich bin dem Spiel aber nicht gerecht geworden. Ich habe mich nachher nochmal informiert und vielleicht werde ich dem Spiel nochmal eine Chance geben und dann nochmal mit einer anderen Haltung dran gehen, denn so ist das einfach nicht fair. Und so ein Profi muss man sein, so professionell muss man sein, dass man sagen kann, nee, das können wir nicht so veröffentlichen. Ja. Am Donnerstag war es dann soweit, wir haben wieder gepodcastet, wir, der 16-Bit-Malo und ich heißt das, wieder über Skype, wie beim letzten Mal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, also im Vergleich zu alten Skype-Konferenzen, die wir hier abgehalten haben und veröffentlicht haben, hat sich unsere Qualität da deutlich verbessert. Ich nehme nämlich derzeit zwei Tonspuren auf, beziehungsweise ich nehme meine auf und der 16-Bit-Malo nimmt seine auf und dann schneide ich die wieder zusammen und das ergibt einen ganz passablen Hörgenuss, finde ich. Das geht. Also da kann man schon mit arbeiten. Wenn wir jetzt noch bessere Mikrofone jeweils bekommen oder wenn der 16-Bit-Malo, ja, kleiner Seitenhieb, sich mal noch ein besseres Mikro zulegt und es dann mitschneidet, dann haben wir eine richtig gute Qualität und das wäre eine schöne Sache für die Zukunft, aber oder noch schöner wäre es einfach, wenn wir öfter mal wieder zueinander finden und dann von Angesicht zu Angesicht podcasten, das macht eh mehr Spaß. Aber gut, ich finde, der Podcast ist ganz solide geworden, ich habe ihn jetzt noch nicht ganz geschnitten, aber ich denke, das ist schon recht ordentlich. Ja, das war dann viel Arbeit und heute werde ich mich ein bisschen an den Rest des Schneidens begeben und vielleicht noch das eine oder andere Bild hochladen. Ich denke, ich habe noch so viele The Crew-Bilder gemacht. Ich habe The Crew jetzt noch nicht durchgespielt, aber einige Screenshots sind noch auf der Platte und ich finde, die könnte ich eigentlich mal hochladen. Das werde ich dann heute Abend machen. Ja, am Wochenende ist erstmal frei und alles Weitere erfahrt ihr dann im nächsten Rückblick. Noch kurz zwei Worte zum Podcast, fällt mir gerade noch ein. Der erscheint nächste Woche, und zwar am 1. April, pünktlich zum Monatsanfang. Ja, viel Spaß damit und kommt gut ins Wochenende. Tschüss.